Das Kammergericht hat festgestellt, dass die sich in Liquidation befindliche Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland für nicht vermögensrechtliche Ansprüche keine Rechtsfähigkeit mehr besitzt. Im Anschluss an die Verkündung des Urteils hat der Vorsitzende des Senates mitgeteilt, die Akten würden einem Archiv zugeleitet werden, in dem die Akten politisch wichtiger Prozesse aufbewahrt werden. Es war seit Jahrzehnten das Bestreben der Juden und Freimaurer, ihre Gegner in Prozesse zu verwickeln, um hierdurch ihre Arbeitskraft zu fesseln und sie finanziell zu schwächen. Die von der Großen Landesloge gegen Rechtsanwalt Schneider erhobene Klage hatte aber für die Brüder Freimaurer neben dem Verlust des Prozesses noch eine andere höchst unerwünschte Wirkung. Die Forschungen freier Deutscher sind auf den Mann gelenkt worden, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland das durch und durch jüdische Brauchtum der Großen Landesloge eingeführt hat. Schon heute zeigen diese Forschungen, dass die Brüder Freimaurer der unteren Grade von Ellenberger Zinnendorf ein ganz falsches Bild erhalten haben. Ellenberger Zinnendorf war eine höchst anrüchige Persönlichkeit, von der diejenigen seiner uneingeweihten Brüder der damaligen Zeit, die Wert auf Sauberkeit, insbesondere auf Sauberkeit in Geldgeschäften legten, mit Entrüstung abgerückt sind. Eine ausführliche Darstellung des Charakters und des Lebens des Ellenberger Zinnendorf findet sich in dem Buche »Materialien zu Zinnendorfs maurerischer Laufbahn und dessen System als Beilage der Geschichte der Freimaurerei seit 1717, Rudolfstadt 1803, Geheimdruckerei«. Dieses Buch ist sehr selten. Aus verschiedenen freimaurerischen Quellen ergibt sich, dass Ellenberger Zinnendorf seiner Großloge eine für die damaligen Verhältnisse große Summe veruntreut haben muss. Zur Bereinigung wurde eine Vereinbarung mit ihm abgeschlossen. Die heute lebenden Brüder Freimaurer bezeichnen diese Vereinbarung gerne als Rehabilitierung. Aus dem oben genannten Buche geht aber hervor, dass diese Vereinbarung nur abgeschlossen wurde, um mit Ellenberger Zinnendorf in guten auseinanderzukommen und weil er seine große Schuld doch nicht bezahlen konnte. Es steht fest, dass Ellenberger Zinnendorf zu seinen Lebzeiten für die von ihm gegründete Großloge und für die ganze Freimaurerei in Deutschland eine sehr starke Belastung war. Ellenberger Zinnendorf starb unerwartet am 8. Juni 1782 im Alter von 51 Jahren während einer Logensitzung. Sein Grab konnte über 100 Jahre nicht aufgefunden werden. Die Große Landesloge in Liquidation hat gegen das Urteil des Kammergerichts Revision an das Reichsgericht eingelegt. Der Prozess vor dem Reichsgericht ist in dem Zeitpunkt, in dem die dritte Auflage erscheint, März 1936, noch anhängig. Es kann nur begrüßt werden, wenn über den Mann, der in Deutschland die Große Landesloge gegründet hat, noch weitere recht eingehende Forschungen von nicht-freimaurerischer Seite gemacht werden. Fünftens, das Kreuz an der Stelle der Geschlechtsteile auf der Figur des Schweigenden. In dem Abschnitt G, Geheimes Schrifttum in den Hochgraden, habe ich mitgeteilt, dass nach der Konkordanz über die im Tempel des vierten Grades aufgestellte Figur des Schweigenden die Akten schweigen. Bei der Veröffentlichung der beiden ersten Auflagen lag mir ein Lichtbild derjenigen Figur des Schweigenden vor, die in einer Tochterloge der Großen Landesloge in Frankfurt am Main aufgestellt war. Diese Figur trug an der Stelle der Geschlechtsteile ein Kreuz, das ganz genau die Form des Eisernen Kreuzes hatte. Ludendorffs Halbmonatsschrift am heiligen Quell deutscher Kraft hatte in der Folge vom 6. Januar 1934 eine Fotografie des in meinem Besitze befindlichen Lichtbildes gebracht. Auf der Brust trägt die Gestalt den Sowjetstern. Es ist dies jedoch auf der Fotografie nicht zu erkennen. Die Große Landesloge hat nun am 5. Oktober 1934 bei dem Landgericht Berlin gegen mich eine Klage eingereicht und beantragt mich zu verurteilen, die Behauptung zu unterlassen, die Gestalt des Schweigenden trage an der Stelle der Geschlechtsteile das Eiserne Kreuz. Auch diese Klage der Großen Landesloge wurde abgewiesen, und zwar durch Urteil des Landgerichts Berlin vom 18. Dezember 1935. Dass das Kreuz mit der Form des Eisernen Kreuzes auf der Figur des Schweigenden rot ist, konnte ich selbstverständlich auf der mir vorliegenden Fotografie nicht erkennen. Es wurde aber inzwischen festgestellt, dass auch das schwarze Kreuz in Form des Eisernen Kreuzes mit silbernem Rande schon 1770 in den Freimaurerbund vorkam. Ich war also mit meiner Annahme durchaus auf dem richtigen Wege. Zur Begründung ihrer Klage trug die Große Landesloge vor, es handele sich nicht um das Eiserne Kreuz, sondern um das Templerkreuz. Die Behauptung, das Eiserne Kreuz befinde sich an der Stelle der Geschlechtsteile, sei eine ungeheuerliche Verleumdung und eine bewusste Unwahrheit. Die Zeitschrift am heiligen Quell deutscher Kraft hat in Folge 15 vom 5. November 1935 Folgendes berichtet. Die Gestalt des Schweigenden, die sich in den verschiedenen Tempeln des vierten Grades der großen Landesloge befindet, ist nicht einheitlich hergestellt. Manche Gestalten tragen an der Stelle des Nabels, andere Gestalten tragen an der Stelle der Geschlechtsteile ein Kreuz, das genau die Form des Eisernen Kreuzes besitzt. Die große Landesloge behauptet nun, dieses rote Kreuz sei nicht das Eiserne Kreuz, sondern das Templerkreuz. Früher wollte die große Landesloge mit dem Templerorden absolut nichts zu tun haben. Wir begrüßen es, dass sich die große Landesloge auf den okkulten und satanistischen Templerorden zurückführt. Noch im ersten Termin, der am 9. November 1934 stattfand, hat der Anwalt der großen Landesloge mit dem größten Nachdruck bestritten, dass sich eine Gestalt des Schweigenden, die an der Stelle der Geschlechtsteile ein Kreuz trägt, in den Räumen der großen Landesloge oder in den Räumen einer zur großen Landesloge gehörenden Loge befände, da eine derartige Figur überhaupt nicht vorhanden sei. Es ist mir jedoch gelungen, den einwandfreien Nachweis zu erbringen, dass diese Figur in der zur großen Landesloge gehörenden Andreasloge zu Frankfurt am Main aufbewahrt war, und ich konnte dem Gericht sogar mitteilen, dass das Gericht die Möglichkeit habe, diese Figur zu besichtigen. Erst nachdem mir dieser Beweis gelungen war, hat die große Landesloge das Vorhandensein einer derartigen Figur zugegeben. Immer wieder stoßen wir auf das freimaurerische Verfahren, die größten Unwahrheiten wider besseren Wissens mit einer geradezu einzig dastehenden Dreistigkeit vorzutragen, so dass der arglose und gutgläubige Deutsche an solche Unwahrheiten und solche Dreistigkeiten einfach nicht glauben kann. Am 17. Januar 1935 musste deshalb mein Prozessbevollmächtigter, Rechtsanwalt Dr. Heldke, dem Landgericht Berlin Folgendes vortragen.